Nummer 60. Sie müssen die Tabletten, die Sie regelmäßig nehmen, erneut besorgen und benötigen dafür ein Rezept Ihrer Ärztin. Sie sind richtig verbunden mit der Gemeinschaftspraxis Erhard Rüpe und Stodel. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Persönlich erreichen Sie uns immer montags, dienstags und donnerstags von 7.30 Uhr bis 19 Uhr und mittwochs und freitags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Wenn Sie sich ein Rezept ausstellen lassen wollen, drücken Sie jetzt die 1 und sprechen Ihren Wunsch auf Band. Sie können das Rezept dann am folgenden Wochentag während der Sprechzeiten abholen. Wenn Sie einen Termin vereinbaren wollen, drücken Sie bitte die 2. Dann... Nummer 60. Sie müssen die Tabletten, die Sie regelmäßig nehmen, erneut besorgen und benötigen dafür ein Rezept Ihrer Ärztin. Sie sind richtig verbunden mit der Gemeinschaftspraxis Erhard Rüpe und Stodel. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Persönlich erreichen Sie uns immer montags, dienstags und donnerstags von 7.30 Uhr bis 19 Uhr und mittwochs und freitags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Wenn Sie sich ein Rezept ausstellen lassen wollen, drücken Sie jetzt die 1 und sprechen Ihren Wunsch auf Band. Sie können das Rezept dann am folgenden Wochentag während der Sprechzeiten abholen. Wenn Sie einen Termin vereinbaren wollen, drücken Sie bitte die 2. Dann...